nur für uns da! Thank you. ein Ende, dann planen wir nie ohne dich. Beim Fußball kann man viel erleben. Manchmal ist ein Tag ein ganzes Leben. Manchmal ist ein Tag ein ganzes Jahr. Manchmal ist ein Tag ein ganzes Leben. Und manchmal werden unsere Träume wahr. Der Sieg bedeutet alles. Woran du glaubst, wird Wirklichkeit. Ich weiß, so wird's noch lange weitergehen. Vergiss die Sorgen, komm mit uns. Es ist wunderschön, unseren Verein siegen zu sehen. Manchmal ist ein Tag ein ganzes Leben. Manchmal ist ein Tag ein ganzes Jahr. Manchmal ist ein Tag ein ganzes Leben. Und manchmal werden unsere Träume wahr. Wir haben keine Angst, mal als Verlierer nach Haus zu gehen, auch wenn wir mal ganz unten stehen. Mach dich frei von deinem Frust und komm mit uns mit. In der Kurve steppt der Bär und alle singen mit. Manchmal ist ein Tag ein ganzes Leben. Manchmal ist ein Tag ein ganzes Jahr. Manchmal ist ein Tag ein ganzes Leben. Und manchmal werden unsere Träume wahr. Manchmal ist ein Tag ein ganzes Leben. Manchmal ist ein Tag ein ganzes Jahr. Manchmal ist ein Tag ein ganzes Leben. Und manchmal werden unsere Träume wahr. Manchmal ist ein Tag ein ganzes Leben. Manchmal ist ein Tag. hast mir gefehlt. Tschalalalalala, oh, tschalalalalala, oh, tschalalalalala, oh, tschalalalalala. Wir wollen unseren Kampf austragen, niemals um Erlaubnis fragen, wollen nicht gegartig sein, durchzudrehen, das wäre fein. Es ist uns der geilste Kind. Ein Frühstück in die, ein Frühstück in die. und nur für uns gebraut. Einen Namen und ein Prost, der so heißt bis heute Nacht. We'll be right back. Meisterschaft in Europa. Nach 4 Jahren ist es wieder so weit. Zusammen mit der Mannschaft sind wir alle da. Für Frankreich nehmen wir uns alle Zeit. Verein, Verein und Parkett machen wir es uns ohne den Weißweg noch nett. Okay, ist das letzte Lied? Ist von unserer ersten Platte. Das heißt im Land der Gallier. Jetzt alle! Los jetzt! Los! Nach Patrien, in schönen klaren Tag in Wien, ganz einem Lande der Gallier, freuen uns euch alle zu sehen. Engländer und Jugoslawen, Holländer und Franzosen, Zaubertag, der will euch helfen, wenn ihr Mahnen auf Verschuss, die sind Russen und Burgunder, Goten, Sachsen und Franken, Langobarden, Angelschoppen und natürlich die Vandalen. Alles auf Formsel, nach Patrien, in schönen klaren Tag in Wien, seinem Lande der Gallier. Wir freuen uns, euch alle zu sehen. Europa suche Kopf zusammen, um durch Frankreich zu reisen. Auf den Klingeln auf der Straße ist sich im Wettkampf zu beweisen. Dabei sein ist alles, wir grüßen dich Olympia. Doch du hast unter Herren, Sieg ist für uns da. Schöne Gloire, Tarimé, ganz einem Lande der Gallier. Wir freuen uns, euch alle zu sehen. Engländer und Jugoslawen, Holländer und Franzosen, Zaubertank, der wird euch helfen, wenn die Germanen auf Verstoß. Diese Größe und Burgunder, gute Sachsen und Franken, Langobarden, Angelschoppen und natürlich die Vandalen. Alles auf Formsel, am Patrie, schöne Gloire, Tarimé. Aus einem Lande der Gallier. Wir freuen uns, euch alle zu sehen. Europas Jugend kommt zusammen, um durch Frankreich zu reisen. Auf den Spielfeldern und der Straße sich im Wettkampf zu beweisen. Dabei sein ist alles, wir grüßen dich Olympia. Von dort und der Herren, sie bist du für uns da. Ja! Strippen animieren. Ja, das will ich. Und Straße hab ich mitgemacht und doch noch mehr gestrebt. Ja, all das will ich und noch vieles mehr. Und wenn ich das nicht bekomme, dann meine Träume mich so sehr. Doch eines Tages, das weiß ich, erfüllt sich jeder Traum. Dann packe ich meine Koffer und werd auf die Kacke hauen. Dann packe ich meine Koffer und werd auf die Kacke hauen. Denn eines Tages erfüllt sich jeder Traum. Und vom Weserstrand.